Beginn des Jahres 1904 in der russischen Stadt Tversk. Früh am Morgen kocht Pelagea Vlasova, 42 Jahre alt, Witwe eines Arbeiters, dem Sohn, der auf Arbeit geht, die Suppe. Fast schäme ich mich, meinem Sohn diese Suppe hinzustellen. Aber ich kann kein Fett mehr hineintun, nicht einen halben Löffel voll. Ich spare einmal an Holz und einmal an der Kleidung, aber es langt nicht. Ich sehe keinen Ausweg.